Dialoge Seite 143, Machiavell. Das wirklich schon bedeutende Ergebnis wird sein, die meisten Leute erklären zu lassen, aber seht doch, wie frei man ist, wie man unter dieser Führung sprechen darf, er wurde ungerecht angegriffen und statt zu unterdrücken, wie er es könnte, leidet er und erträgt er es. Ein anderes, nicht minder wichtiges Ergebnis wird es sein, zum Beispiel Bemerkungen folgender Art hervorzurufen. Seht, bis zu welchem Punkte die Grundlagen dieser Regierung ihre Prinzipien Achtung einflößen.